das Land, wo demokratisches Denken immer mehr verboten wird, wo du bald deine eigene Meinung nicht mehr frei sagen kannst, weil sie dir drohen, wo Medien immer öfters die Unwahrheit schreiben, wo bestechliche Politiker jegliches Ehrgefühl verloren haben. Ich glaube, jeder von euch kennt das Land. Deshalb, hört gut zu! Hey!